Anhalter ins All. Von Douglas Adams. Hörspielbearbeitung aus dem Englischen. Walter Andreas Schwarz. Zwanzigster Teil, Haktars großer Bluff. Was hat wohl die kriegsbesessenen Cricket-Roboter bewogen, Zafford Biebelbrocks vom Beteigeuze 5 ein zweites Mal am Leben zu lassen? Gewiss, es wird nicht leicht sein, diesen zähen Burschen mit zwei Köpfen und drei Armen umzubringen. Aber den schrecklichen Waffen der Roboter widersteht ja sonst nichts im ganzen Universum. Tatsache ist jedenfalls, Zafford lebt. Die Roboter hatten ihn auf ihr Raumschiff verschleppt und ihn weiter nicht beachtet. Willst du wirklich kein Hähnchen, Bossix? Ich habe keinen Appetit mehr. Der Kerker ist schnell gefunden. Hallentix, ich bin Obelix, dein Vetter. Obelix, ich bin ja so froh. Und das ist mein Freund Asterix. Guten Tag. Sehr erfreut. Seid ihr auch Gefangene oder kommt ihr, um mich zu befreien? Nein, du bist frei, Talentix, frei. Nimmst dem deine Ketten ab und legst dir den anderen an. Na, endlich etwas Abwechslung. Wenn Caesar erfährt, dass ich ein krummes Ding gedreht habe, wird er bestimmt wütend. Dann schickt er uns auf eine Galeere. Oder noch besser, er wirft uns den Löwen zum Fraß. Das wird spaßig. Sehr spaßig. Vorwärts! Deine Sicheln sind alle im Wald unter einem Hünengrab versteckt, Talentix. Wir holen sie gleich. Und dann gehen wir zu Bier. Das muss gefeiert werden. Talentix lädt die Freunde natürlich zum Wildschweinessen ein. Du hast aber einen Appetit, Obelix. Also, Talentix, eigentlich sind wir ja gekommen, um eine Goldsichel für unseren Druiden zu kaufen. Moment. Ich gebe euch die hier. Es ist meine allerschönste. Ja, was kostet sie? Nicht doch. Ich verdanke euch so viel, ihr beschämt mich. Ja, dann. Ich habe auch ein kleines Geschenk für dich, Talentix. Einen Hinkelstein. Den kannst du überall hinstellen. Danke. Und nun müssen wir wieder zurück in unser Dorf. Der Druide wartet auf seine Sichel. Ja, auf Wiedersehen, fetter Talentix. Komm uns bald besuchen. Ja, auf Wiedersehen. Danke für alles, das vergesse ich euch nie. Mit der Goldsichel im Gepäck machen sich unsere beiden Freunde auf die Heimreise. Sie ist ruhig und ereignislos. Natürlich gab es ein paar anmaßende Räuber. Ich sage euch, uns ist gerade der Himmel auf den Kopf gefallen. Ein paar tollkühne Barbaren. Findet ihr das in Ordnung? Absolut nicht. Komm, Obelix, trödel nicht. Und ein paar unvorsichtige Wildschweine. Delikat. Gib das nächste rüber. Doch alles in allem, wie wir schon sagten, eine Reise ohne besondere Ereignisse. Hey, kommt alle her! Asterix und Obelix sind zurück! Jetzt erfahre ich endlich, was man in Lutetia trägt. Seid willkommen, tapfere Krieger! Eine glänzende Gelegenheit. Ich will gleich eine Siegeshymne komponieren. Versuch's nur. Hier ist deine Goldsichel, Miraculix. Danke, meine Freunde. Ich wusste, dass ich mich auf euch verlassen kann. Das ganze Dorf feiert seine beiden Helden bis spät in die Nacht. Noch ein Wildschwein zu mir. Komisch.